Chris. Hello, Ricky. Hey, Chris, shut up. Jetzt ist es soweit. Die erste Postkarte ist da. Ja. Und zwar aus dem Norden. Ja, beim Kirchenfenster drauf. Das ist die erste Postkarte, die uns erreicht hat. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das eine von vielen sein wird. Die anderen sind einfach nur noch nicht in Urlaub gefahren. Es ist der Vorbote. Man muss es definitiv hier an der Stelle nochmal sagen. Ihr könnt uns gerne Postkarten schicken. Die Adresse findet ihr auf mmaradio.de, da im Impressum. Hab's auch schon ein paar Mal gesagt. Könnt ihr auch mal einen Podcast nachhören. Und damit ihr, sag ich mal, überhaupt wisst, was ihr da hinschreiben könnt, habe ich mir überlegt, schreibt doch einfach auf die Postkarte, wo ihr uns hört. Also so. Im Alltag. Nicht unbedingt, wenn ihr jetzt im Urlaub seid, braucht er nicht hinschreiben, dass er uns gerade fährt man so hin als Jugendlicher in Urlaub, Chris, nach Lloret de Mar. Calaradiado. Nach Calaradiada. Das muss man zum Beispiel da nicht drauf schreiben. Es wäre dann sowas wie am Arbeitsplatz, auf dem Weg zur Schule. Gar nicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Und ihr könnt uns auch noch drauf schreiben, wie ihr auf uns gekommen seid. Das ist so eine Art ein Forschungsprojekt, das ich jetzt anstelle, um zu sehen, wo man uns noch nicht kennt. Weil ich habe da völlig den Überblick verloren. Aber in sämtlichen Robinson-Clubs sind wir eigentlich schon berühmt geworden. Berüchtigt vor allem. Berüchtigt auch, ja. Berüchtigt. Also schickt uns weiter Postkarten, vor allen Dingen weiter Postkarten. Ich kann ja mal vorlesen, was uns der King Herre Number One, das ist der Twitter-Name des Absenders, so zu sagen hatte. Soll ich? Mach bitte, ja. Also erstmal was zur Postkarte an sich. Es ist eine Postkarte, die zeigt irgendwas in Ratzeburg, ein Kirchenfenster der evangelischen Luther-St. Petri-Kirche. Ja. Das Fenster von Klaus Wallner ist das. Mhm. Ja. Es hat er 1974 gestaltet über den Apostel Petrus. Berufung und Verleugnung, Pfingsten und im Gefängnis. Das Ganze aber in Klammern. Logisch. Wisst ihr natürlich. So, jetzt zum Inhalt der Postkarte. Moin Ricky, moin Chris. Übrigens, heute hatte ich wieder die Situation, dass ich irgendwo hingekommen bin und gesagt habe, moin. Moin. Moin. Moin ist Mittwoch. Ja, naja. Also, er schreibt dann, bin zwar nicht im Urlaub, hatte aber doch diese göttliche Postkarte zu Hause. Letzten Endes schenkt er uns seinen Segen damit. Macht weiter so, euer Programm ist unterhaltsam, informativ, bleibt wie ihr seid. Grüße aus dem Norden, King Herre Number One. Ja. Der Name und das Motiv der Postkarte... Das connected irgendwie bei mir, muss ich sagen. Ja. Ich merke schon, du bist den Postkarten nicht ganz so zugeneigt. Ich sehe es im Chat, da hast du dich gerade despektierlich geäußert. Wieso? Ich hab zum doch, Thema Postkarten. Ich habe gerade im Chat eine Frage gestellt, ob Brandon Shaw wirklich jeden Tag eine Flache legt. So, diese Postkarten-Scheiße hast du dahin geschrieben. Ich finde das total toll. Ich war das nicht. Ja, ich habe dich wieder erwischt. Du bist doch ein Frevel. Chris, ich war das nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe echt die Schnauze voll. Es ist jetzt das zweite Wochenende ohne UFC. Fehlt's dir nicht? Nö. Nicht? Auch also nicht nach diesen Ankündigungen und den Ereignissen der letzten Tage. Anderson Silva gegen Nick Diaz. Nick Diaz, okay, das war jetzt wenig überraschend, aber dennoch, man ist ja schon so ein bisschen froh dann gewesen, als es amtlich wurde. Und auch jetzt mit Hinblick auf 178 und so, da möchte man noch am liebsten diesen Samstag einschalten dürfen. Ja, zu diesem Event auf jeden Fall, aber Bader gegen Sampru, OSP. Wann ist denn das? Diesen Samstag? Nee, es ist nochmal ein Wochenende ohne UFC. Ah, da, ja. Aber also nee, ansonsten, sagen, also ich bin dann noch nicht unterzuckert MMA-mäßig, weil ich einfach sonst zu viel um die Ohren hab. Ja, klar. Also ich schon. Mir fehlt dieses sonntägliche UFC-Erlebnis. Also ich guck's ja seltenst live, meistens dann wirklich Sonntag, Vormittag. Sein denn, es ist in Dublin. Ja, klar, das ist natürlich. Ja, No-Brainer, wie wir Amerikaner sagen. Yes. Aber ja, ich muss sagen, so ist man nicht mehr gewohnt, so viel Zeit zwischen Events zu haben. Andererseits habe ich mir überlegt, eigentlich sollte ja letztes Wochenende, glaube ich, ja, UFC 176 stattfinden. Ja, das war der 2.8., genau. Und das hätte ich noch nicht geschafft in Sachen Alkohol. Also ich muss sagen, dieses UFC 175 Presents by Tobi und Ricky Show, das hat doch Spuren hinterlassen, was Alkoholverlangen angeht. Also, weißt du, ich will ja dann immer so einen kleinen Schluck nehmen aus dem Weinglas. Ja. Und das hätte ich, glaube ich, noch nicht geschafft am Samstag. Aber keine Sorge, am 30.8. bin ich wieder ganz der Alte und löte mich total zu. Da freue ich mich schon wieder drauf. Obwohl, auf 177 freue ich mich gar nicht so sehr. Ich freue mich mehr auf die Sendung mit dir, die Pay-Per-View-Ausgabe. Wir müssen zwei Mitarbeiter des Monats, richtig, ganz genau, zwei Mitarbeiter des Monats wählen für Juni und Juli, für die WM-Monate. Ja. Oh Gott. Und ich kann es kaum abwarten. Gut, so, genug um heißen Brei rumgeschwafelt. Eigentlich geht's ja sowieso nur um ein Thema. There is a big elephant in this room. Ja. And we have to talk about this bitch. Ganz kurz, weil es auf Twitter heißt das im Chat, wa? Nee. Okay, weil es gerade auf StudiVZ nachgefragt wurde. Ja. Der zweite Teil wird kommen. Und zum Thema, ob der zensiert ist. Nein, ist er nicht. Aber ich habe die Passagen, in denen man einfach nichts hört, sondern nur so 20 Minuten Stille, die habe ich rausgeschnitten. Also ich glaube, das ist zu eurem Gunsten. Im Sinne. Ja, also man hört noch nicht mal mich im Hintergrund reiern. Nichts, man hört einfach nichts. Man hört vom Dennis, hört man irgendwie Musik, die er sich gerade anhört auf Spotify und wie er Panini-Bilder sortiert. Aber es ist, wie gesagt, irgendwann trägt das nicht mehr alleine. Hätte er vielleicht mal irgendwie zwischendurch ein paar Nuta-Bilder sortiert oder so, dann wäre es vielleicht nochmal eine andere Soundkulisse gewesen, aber so. Ja, also diese Folge wurde von mir am Montag abgenommen sozusagen und ich vermute mal, dieses Wochenende haue ich es raus, den zweiten Teil. Ja. Es ist eigentlich weniger die Tobi und Ricky Show, es ist mehr die Tobi und Dennis Show, aber kann man sich mal anhören. So, wie gesagt, genau, da der ist der Elephant in this room. Yes. Und zwar heißt der John Jones und Daniel Cormier. Erstmal muss ich wieder was sagen, es fällt mir wirklich so oft auf und wenn wir manchmal telefonieren, sage ich dir das auch manchmal. Ja. Ich denke mir immer so, ja, was soll denn diese Woche Großartiges passieren? Ja. So, es ist jede Woche das Gleiche und da kommt wieder so ein Hammer. Letzte Woche war es Anderson Silva, Nick Diaz. Ja, ja. Diese Woche ist es eine Klopperei. Ja, also das ist wirklich interessant, wie, jetzt muss ich wieder mit dem WWE-Scheiß kommen, aber weißt du, so bei der WWE denkst du dir halt, ja mein Gott, können die sich nicht mal irgendwas einfallen lassen, dass man Bock hat, nächste Woche wieder einzuschalten oder sonst irgendwas und man sieht einfach, dass das reelle Leben schreibt die schönsten Geschichten, denn damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, dass sowas passiert. Ja. Chris, ich muss jetzt erstmal dich fragen. Wer hat die ganze Geschichte angefangen? Wer ist der Schuld? Wer trägt die Schuld? So muss man sagen. Pass mal auf, ich habe mir natürlich schon Gedanken drüber gemacht. Und es ist völlig klar, was dort abgegangen ist. Ich kann es dir sagen. Also im Prinzip mache ich das Thema jetzt kurz. Naja, das erbitte ich mir. Hast du das Sportcenter-Interview gesehen? Sportcenter, okay, ihr kam gerade nur Sportcenter an und ich dachte, was ist denn das? Ja, habe ich gesehen mittlerweile. Dort gab es ja die Geschichte, dass DC und John Jones sich mal backstage bei einem Fight von Cain Velasquez unterhalten haben und DC wohl gesagt hat, dass er der beste Wrestler im Mixed Martial Arts grundsätzlich ist und John Jones gesagt hat, na, komm. Nicht ganz richtig. Nee. Nicht ganz richtig. So hat es John Jones. Die Geschichte war folgendermaßen. Der scheint die des häufigeren mal dann zu variieren. Eigentlich war es folgendermaßen. Das hat DC auch gesagt heute. Das, was so übermittelt wird, war es wohl so, dass die beiden sich im Rahmen des Kampfes Cain Velasquez gegen Brock Lesnar backstage gesehen haben, sich dann, ich habe mir das doch hier sogar mal alles notiert gehabt für die News schon. Jetzt hole ich es mir mal hervor, dass ich es auch wirklich richtig erzähle. Dass ich hier nichts durcheinander bringe und dich damit völlig verwirre. Übrigens habe ich bei meinen Punkten, wenn ich mir so notiere, über was ich dann bei den News rede, habe ich geschrieben, John Jones versus Daniel Cormier. Real Social Media Fight und John Jones versus Alexander Gustafsson Social Media Fight. So habe ich das sortiert. Alles Weitere dann am Samstag. So, jetzt also. Da hat er das erstmal erzählt, dass Daniel Cormier eine fette Sau ist und dann... Was ja per se auch stimmt. Ich bin in Anaheim, auf über den Weg gelaufen, hat mich... Also er behauptet halt so... Sie wären so, durch Zufall hätten sie sich da begegnet, hätten sich genähert, so hat das ausgedrückt. Genau, weil zu der Zeit DC der Wrestling-Coach von Velasquez war. Ja, aber das hat, ja, ist richtig, aber die haben sich wirklich, also einfach, das hat damit im Endeffekt nichts zu tun gehabt. Ja, aber das war der Grund, warum DC da war. Ja, richtig. So, auf jeden Fall hat er sich dann vorgestellt, Daniel Cormier, hat sich John Jones vorgestellt. Und hat halt so gesagt, ja, ich bin ein Wrestler und hin und her. Und dann hat John Jones zu ihm gesagt, ach, du bist ein Wrestler. Und dann meinte er, ja, ich bin ein Wrestler und dann so bla bla bla. Und dann sagt John Jones zu Daniel Cormier, Junge, ich wette, ich kann dich zu Boden wresteln. Ja. Und davon hat sich Daniel Cormier so ein bisschen, ja, angegriffen gefühlt. Aus seiner Sicht geht man so nicht mit neu gewonnenen Freunden um. Und seitdem gibt es diesen Beef so ein bisschen. Genau, und das ist der Uraufhänger, denke ich mal, zwischen der Rivalry zwischen den beiden. Also Kindergarten, oder? John Jones sagt aber später noch was anderes. Was denn? Er sagt, er glaubt nicht, dass das Daniel Cormier wirklich sich davon irgendwie angegriffen gefühlt hat, sondern er sagt im Endeffekt, Daniel Cormier hat sofort kapiert, dass das der große Payday für ihn ist. Dieser Kampf gegen John Jones. Und er versucht, den Kampf zu verkaufen, sagt John Jones. Und dagegen hat er nichts. Und ja er sieht sich, er sieht Daniel Cormier als eine Schachfigur im John Jones Schachspiel. Ja, sehe ich auch so. Finde ich hochinteressant, wie John Jones manchmal mit Worten umgehen kann. Genau. Traut man ihm gar nicht zu. Ja, also John Jones ist anscheinend nicht nur im Oktagon der Meister, sondern auch außerhalb des Oktagons. Also diese Geschichte, war das in Mandalay Bay? MGM. MGM. Grand. Was war denn das? Ein Media Briefing? Nee, Presse. Das war ganz einfach ein Media Day. Ja, DC hat ja dann in dem Sportcenter-Interview gesagt, dass keiner mir so nah, oder es kann schon mal passieren, dass bei so einer Geschichte die Köpfe aneinander sich berühren, aber nicht auf diese Art und Weise. Und ich bin definitiv kein Bully, bla bla bla. Auf jeden Fall, meine erste Intuition in dieser Geschichte war, beides sind Profis, beide wissen, wie PR geht, und das war komplett gestaged von beiden. Also natürlich dann dieser Schubser, bla bla bla, und diese, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Linke von John Jones auf diesem Podest getroffen hat, meinetwegen, aber beide haben das, glaube ich, sehr, sehr dankend angenommen, dass da jetzt so ein riesiges Ding aufgemacht wird, und ich glaube, so groß Beef haben die beiden nicht miteinander, wissen aber definitiv, dass das in der Light Heavyweight Division eines der letzten großen Aufeinandertreffen überhaupt sein kann von den Leuten, die da gerade rumlaufen. Nein. Ja, Rumble Johnson kommst du jetzt wieder. Naja, du kannst erstens mal, kannst du das so überhaupt nicht vorhersagen, weil du siehst, wie schnell sich Sachen in den verschiedenen Divisions verschieben können. Ja, also vor einem Jahr hat sich keiner vorstellen können, dass Alexander Gustafsson gegen John Jones das Ding des Jahres wird. Also da ist schon Potenzial. Was auch gegen deine Theorie spricht, ganz kurz, ist natürlich, dass du damit rechnen musst, dass beide eine Strafe zu erwarten haben, denn NSAC ermittelt bereits. Gucken sich das ganze Ding nochmal an und werden dann eine Entscheidung treffen, ob sie und wie sie gegen beide vorgehen. Also, dass da was gestaged ist, davon gehe ich wirklich nicht aus. Also, ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass beide das Ding gesucht haben. Und diese. Weil das mir nicht reicht, was sie dann im Sportcenter erzählt haben, warum die beiden Beef miteinander haben sollen, um sich dann da irgendwie anzurangeln bei diesem Media-Ding. Also die haben das Ding gesucht, haben die Bombe jetzt platzen lassen in den Medien und fertig. Das hast ist du Daniel Cormier schon so ein bisschen länger verfolgt? Ja. Erinnere dich mal an die Patrick Cummins-Geschichte. Was war denn da? Ja, wie er da abgegangen ist, als Patrick Cummins da einfach mal nur so erzählt hat, dass Daniel Cormier angefangen hat zu heulen, als er in diesem Shark Tank von von Patrick Cummins zu Boden gerestelt wurde. Und wie DC dann da abgegangen ist bei Fox Sports One oder bei irgendeiner Fox Sports Show war das. Und da ist er auch völlig durchgedreht und man hatte das Gefühl, dass Patrick Cummins einfach nur den Vorteil hatte, dass er nicht im selben Studio war wie Daniel Cormier. Das erstens. Zweitens glaube ich, dass das auch, guck mal, da sind Leute mit involviert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas gestaged ist, weil es könnte jemand zu Schaden kommen. Da sind Presseleute, die drum rumstehen und die beiden haben nun wirklich keine Rücksicht darauf genommen, ob jetzt zum Beispiel ein Dave Scholler vom Pult runterfliegt. Also dass hier was gestaged war, glaube ich nicht. Also gestaged meine ich nicht, dass die beiden sich das vorher abgesprochen haben. Ich bin mir 100% sicher, beide haben das Ding angenommen. Naja, kann man ja nicht argumentieren, weil man sieht's ja im Videoformat, also natürlich haben es beide angenommen. Die beiden Fighter and the Kid-Typen, Brandon Sharp und, wer ist das? Wer war der von Hangover? Brian Callen, die haben ja auch gesagt, das ist nicht gestaged. Du siehst doch ganz genau, was passiert. Ja, gestaged ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das ist mir einfach zu wenig. Das ist dann wirklich Kindergeburtstag. Was du jetzt sagst, ist, ich habe keine Argumente dafür, dass es ein Fake ist, aber es ist ein Fake, was die da abziehen. Fake ist es in dem Fall nicht. Die beiden können sich nicht leiden. Du sagst dann einfach, warum glaubst denn du, dass das eigentlich Buddies sind? Glaube ich nicht. Ich glaube, die beiden können sich nicht leiden. Definitiv. Aber ich glaube auch nicht, dass die beiden irgendwie sich vorher bei WhatsApp geschrieben haben, hier lass mal ein bisschen Remi-Demi machen. Nein, das war mit Sicherheit irgendwas am Schwelen und ja, dann haben sie das halt wohlwollend ausbrechen lassen. Also, also wirklich diesen ganzen Hass und so, diese Geschichten da beim Sportcenter, das reicht mir nicht. Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber du konntest es einfach bislang nicht so richtig klar machen, was jetzt dein Problem daran an der Geschichte ist. Ich habe gar kein Problem. Nee, weil die Situation ist ja ganz logisch. Ich meine, wenn ich mich jetzt mit jemandem nicht ganz so gut verstehe und man steht sich da gegenüber und jetzt fühlt sich Daniel Cormier da halt irgendwie angegriffen von John Jones, schubst den weg, am Hals packt er ihn, ja. Und John Jones geht dann eindeutig hinterher und versucht ihm da eine reinzuzimmern und zimmert ihm vielleicht dann auch mal irgendwie eine rein, so richtig erkennt man ja alles nicht. Ja. Und da kannst du da jetzt nicht einfach nur sagen, nee, also die haben das ja, na klar haben die das wohlwollend angenommen. Also keiner ist zurückgegangen und hat gesagt, nee, da halte ich mich mal fein raus. Aber es hört sich halt so an, als ob du den beiden so ein bisschen was unterstellst, dass sie das wirklich alles ganz bewusst machen, um möglichst viele Pay-Per-Views zu verkaufen. Das kann man natürlich nicht ausschließen, sowas. Ja. Aber den beiden nehme ich es halt noch eher ab als früher, jetzt überlege ich gerade, was gab es da sonst noch für Rivalitäten, also auch zum Beispiel John Jones gegen Jael Sonnen oder sowas. Ja, da hast du halt irgendwie so gemerkt, so. Aber hier hast du halt wirklich das Gefühl, dass die beiden sich nicht leiden können. Und ich glaube, dass sowas im Effekt passieren kann. Vor allem, weil die ja beide bei ihren ganzen Interviews und auch Tweets wirklich also kein Blatt vor den Mund nehmen, möchte ich mal sagen, und sich schon gegenseitig geben. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein olympischer Wrestler und ja der heißeste Shit im MMA-Business, sprich John Jones, so als Kämpfer steht er, glaube ich, aktuell über allen, so vielleicht zusammen mit Ronda Rousey, dass die sich da schnell angepisst fühlen und sich denken, jetzt zeig ich dir mal, wo ihr der Hammer hängt. Weil ich glaube, dass beide so extrem voneinander überzeugt sind, also deswegen finde ich den Kampf so interessant. Weißt du, die anderen hast du immer so das Gefühl, dass sie sich überlegen, ja, wie kann ich diesen John Jones besiegen? Das denkt sich Daniel Cormier bestimmt auch. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass John Jones sich überlegt, wie kann ich eigentlich diesen Daniel Cormier besiegen? Also ich habe das Gefühl, dass die beiden sich auf Augenhöhe trifft jetzt vielleicht aufgrund des Größenunterschieds nicht ganz die Tatsache, aber Weißt du, was ich meine? So, ja. Also ich glaube, da sind wirklich zwei absolute Alpha-Tiere im Oktagon. Was ich vorher von DC eigentlich nicht so kennengelernt habe. Ich habe bei diesen ganzen Videogeschichten, die ich zu den ganzen Events vorher mit ihm verfolgt habe, dieses familiennahe, diese Freundschaft mit Cain Velasquez. Natürlich, Cain Velasquez ist der baddest man on the planet, Heavyweight Champion. Aber ich habe DC nie kennengelernt oder wahrgenommen als Menschen, der so ausbricht und so eine und so Entgleisung öffentlicherseits irgendwie hat. Also ich habe das halt so richtig das erste Mal bei dieser Pat Cummins Geschichte mitbekommen und davor habe ich auch schon gedacht, dass es jemand ist, der jetzt einem Trash Talk nicht unbedingt aus dem Weg geht, so, aber ja, war alles immer auf so einer Ebene, wo man sich halt denkt, ja klar, ich meine hier, ich versuche den Kampf zu verkaufen, also eben ja. Das, was du jetzt ja auch so ein bisschen angeführt hast, aber das hat jetzt diesmal irgendwie ein bisschen anders gewirkt, schon im Vorfeld irgendwie. Ich weiß auch nicht, also das, bei mir kam das schon so an, dass die beiden sich ziemlich gerne am 27. auf die Fresse hauen werden. Also das, so kam es bei mir irgendwie rüber. Und ich bin echt gespannt, wie dieser Kampf dann verlaufen wird, weil ja. Die Gefahr besteht natürlich, also alle sind jetzt total heiß auf diesen Kampf und sie wollen sehen, wie die beiden sich kloppen. Man will im Endeffekt, will man schon nachher um 22 Uhr Fight Pass einschalten und diesen zweiten Media Day mitverfolgen, bei der, da gibt's ja eine Q&A-Session und man hat das Gefühl, dass es da auch schon wieder heiß zur Sache gehen könnte. Aber manchmal habe ich dann so die Befürchtung, ich kenne das aus dem Boxen, wenn es so extreme Rivalitäten gibt, dass dann der Kampf voll abkackt. Ja, ja, genau. So, und ich hoffe, dass uns die beiden aber eine geile Show bieten werden. Ich befürchte jetzt auch, dass das eine kurze Geschichte wird. Eine kurze Geschichte? Ja. Zu welchen Gunsten würde die aus deiner Sicht aktuell ausgehen? John Jones. Warum? Ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, so das ist nur ein Gefühl. Ich glaube, John Jones macht den K.O. Also ich würde einen Teufel tun und aktuell gegen John Jones wetten, wenn es jetzt um Geld gehen würde. Ich finde der, natürlich, das Wrestling von DC, das ist ja vielleicht das Beste, oder? Das ist immer so, man hört es immer, aber ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Das liegt zum einen daran, dass ich mit Ringen null am Hut habe. Also ich muss mir Ringen, währenddem ich UFC gucke, erklären lassen. Das ist immer so. Also es gibt natürlich so ein paar verschiedene Sachen, die versteht man dann mit der Zeit, die passieren häufiger, aber im Großen und Ganzen habe ich keine Ahnung, wenn es da wirklich High-Level-Ring irgendwie gibt, da habe ich keine Ahnung, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Sprich, ich kann es nicht einschätzen. Das ist mal das Erste. Alles, was ich einschätzen kann, ist, dass Daniel Cormier im Octagon Dinge gemacht hat mit verschiedenen Kämpfern, die so sonst niemand geschafft hat. Also zum Beispiel diese Josh Barnett-Nummer, von der auch jetzt immer wieder geredet wird, dass er halt Josh Barnett einfach mal so WWE-Style-mäßig durch ein Oktagon wirbelt. Ich meine, das ist halt ein absoluter Koloss und so. Da müssen ja schon gewisse Skills vorhanden sein. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass Daniel Cormier so extrem dominant seine Kämpfe bestritten hat in der Heavyweight-Division mit seiner Größe, ja, und wirklich noch keine Runde abgegeben hat als MMA-Fighter. Das ist natürlich schon, also, das ist schon geil. Und wenn man mal guckt, gegen wen der alles so gekämpft hat. Diese Superlativen sind doch seit Hanbarao ad acta gelegt. Nee, sehe ich nicht so. Weil es kommt drauf an, gegen wen du kämpfst. Also bei Hanbarao sind es wirklich nur pure Zahlen. Also da heißt es halt, ja, der ist jetzt hier seit 12 Jahren unbesiegt. Aber weißt du, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, oben am Kindergarten jedes halbe Jahr einen Kampf bestreite gegen irgendein Kindergartenkind, da kann ich das auch erzählen, dass ich jeden vermöbelt habe. Es kommt drauf an, gegen wen du antrittst. Und da hat mich Daniel Cormier definitiv beeindruckt. Barao übrigens auch. Ich meine, der hat gegen Faber großartige Leistungen gezeigt. Gegen Eddie Wineland hat er einen tollen Kampf abgeliefert. Habe ich mir jetzt erst heute wieder angeguckt, weil er bei UFC.com zur Verfügung stand. Also, gar keine Frage. Aber bei Daniel Cormier habe ich schon das Gefühl, er würde ja jetzt so oder so um den Titel kämpfen. Wenn Daniel Cormier und Cain Velasquez nicht so gute Freunde wären, würde er, denke ich mal, in der Heavyweight Division gegen Cain Velasquez kämpfen. Vermute ich mal. Ja. Und von daher finde ich, er hat sich diesen Kampf auf jeden Fall verdient und ist definitiv mal eine Gefahr für John Jones. Aber ich sehe halt auch wirklich so ein bisschen das Problem, was die Reichweite angeht. Ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen. Es ist bei mir eine Mischung aus Reichweite von John Jones, die natürlich absurd ist, wenn man sich dagegen DC anguckt, und die fucking Takedown-Defense von John Jones. Die spricht auch für, ganz klar für ihn. Weil was wird DC machen? Grappeln. Das ist auch wieder die Frage. Die Takedown-Defense, ja, er hat eine gute Takedown-Defense, aber er hatte halt auch noch nie so einen Wrestler als Gegner. Es heißt ja immer, dass John Jones sich auf das beste Game des Gegners einlässt, ne? So. Moment, da muss man ein bisschen eingrenzen. Das heißt, eigentlich kam das erst auf nach dem Glover Teixeira Fight, weil da im Vorfeld alle gesagt haben, alles, was er machen darf, was er auf keinen Fall machen darf, ist in so einen engen Kampf gehen, wo Dirty Boxing angesagt ist. Genau. So, er muss die Distanz halten. Und was macht er? Er nimmt halt diesen Stil voll an. Ja. Und Ähnliches hat er ja auch im Kampf gegen Jay Sullen gemacht, wo er aufs Wrestling dann eher gesetzt hat und so. Und wo dann Leute das so ein bisschen interpretiert haben, dass John Jones praktisch versucht, den schwereren Weg zu gehen, um zu den Leuten zu beweisen, wie geil er eigentlich ist. Ja. So, ja. Auf was willst du jetzt hinaus? Auf gar nichts. Aber ich wollte damit nur sagen, dass durch diese Geschichte und dadurch, dass ich mir jetzt immer mehr Gedanken über diesen Fight mache, weil er halt zeitlich auch immer näher bevorsteht und weil er jetzt so präsent ist wie noch nie, glaube ich, dass DC, ich weiß nicht warum, er geht unter. Nee, das glaube ich nicht. Also DC hat definitiv die Wrestling-Skills und aber auch er ist auch boxerisch. Einer der absoluten Top-Guys in der Light-Heavyweight-Division, definitiv. Und vor allem, was er auch immer wieder sagt, und das glaube ich ihm, dass er das umsetzen kann, ist, dass er ständig Druck ausüben kann auf John Jones. Das glaube ich, dass er das kann, die ganze Zeit Druck ausüben. Hat Gustafsson auch gemacht, ne? Ja, und da sind wir wieder bei einem Punkt, der natürlich angeführt werden muss. Gustafsson war halt der Erste, der mit der Reichweite einfach auch mithalten kann. Also er musste sich nicht, sag ich mal, so extrem in die Gefahrzone begeben, um John Jones Probleme zu bereiten. Also, das wird halt ein hochinteressanter Kampf, aber ich traue Daniel Cormier zu, John Jones zu Boden zu wresteln, und dann ist halt so ein Daniel Cormier ein anderer Kandidat wie ein Alexander Gustafsson. Dann ist die Frage, wie schnell kommt John Jones da wieder hoch? Ja. So, das sind alles so Kleinigkeiten. Auf dem Level hat John Jones einfach noch keinen Wrestler vor die Flinte bekommen, sage ich jetzt mal so. Und das wird einfach interessant sein. Also ich würde, wenn ich mich heute festlegen müsste, auf John Jones tippen. Aber nicht, weil ich jetzt, sag ich mal, so eine Pro- und Kontraliste mache und dann merke, okay, da sind mehr Pros bei John Jones, sondern einfach so, aus meiner Sicht kannst du gegen den Typen nicht wetten. Weil es schon so oft hieß, jetzt aber und jetzt aber. Also man merkt ja allein daran, er hat einen Kampf eindeutig gewonnen, eindeutig meine ich damit unumstritten, gegen Gustafsson, und bis heute reden alle davon, dass das sozusagen der Einzige ist, der ansatzweise mit ihm mithalten kann. Allein das zeigt ja schon, wie outstanding dieser Typ ist. Und bei Daniel Cormier, andererseits muss ich mich ganz ehrlich fragen, möchte ich Daniel Cormier als Champion überhaupt sehen? Denn, also wenn ich die Wahl hätte, denn Daniel Cormiers Kämpfe sind nicht unbedingt gerade die unterhaltsamsten. Ja. Ich weiß, dass heute nicht unbedingt bei dieser Competition jetzt eine Rolle spielt, ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe John Jones immer gerne kämpfen und auch gerne als Champion, und diese Neverending Story, dass wieder einer kommt und uns wird gesagt, jetzt aber, der ist und dann, es. Und naja, dann, genau wie bei Glover Teixeira. Ja, der wobei kann ich ihn glaube, wegpunchen. Da hat man halt gesagt, gut, Teixeira kann mit einem Schlag unter Umständen John Jones ausnocken, und er ging doch da auch mit einer Mega-Streak hin, ne? Ja, das war auch ewig, dass der nicht verloren hat, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr wie lang, aber auch ewig. Und ich glaube auch, dass wenn er John Jones volle Möhre da auf die Fresse kloppt, dass das ein Gamechanger sein kann und er dann vielleicht angenockt ist und dann vielleicht so einen Kampf auch verlieren kann. Aber er ist halt einfach so gut, dass er überhaupt nicht in die Situation kommt. Und das ist genau das, was ich interessant finde. Versucht er diesen Druck aus dem Weg zu gehen, indem er, was weiß ich, viele Kicks austeilt, da hat er ja einen extrem Reichweitenvorteil, und dann halt wieder mit seinen flashy Aktionen für Damage sorgt und auch so ein bisschen für Verzweiflung beim Gegner. Da bin ich gespannt. Und ich bin natürlich gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen werden, denn die beiden werden sich ja noch ein paar Mal jetzt über den Weg laufen. Ja, das ist wahr. Und wie interpretierst du denn diese unfassbar stoische und ruhige Corporate Side von John Jones beim Sportscenter Interview? DC konnte es ja gar nicht fassen. Nach so einer Aktion, Stunden später, ist John Jones auf einmal stoisch ruhig. Er macht das ja häufiger bei Interviews. Also nicht nur jetzt hier auf großer Bühne bei ESPN, sondern das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und irgendwie finde ich es cool. Weißt du, dass er dann so ein anderes Gesicht an den Tag legt? Ja. Und wenn du so überlegst, keine Ahnung, ein paar Stunden vorher haut er sich da mit so einem anderen Fighter und springt auf die Bühne und schreit da rum wie so ein Verrückter und so. Ja, das ist ja natürlich, er provoziert natürlich, komm jeder mit, bis es geht nicht mehr. Ja. Also eigentlich ist es das perfekte Mindgame so. Weißt du, also er stellt sich halt hin und stichelt dadurch eigentlich viel mehr, als wie wenn Daniel Cormier auf der anderen Seite sagt, ja, John Jones, ich werde dich zu Boden wrestlen und pipapo. Weißt du, was eigentlich bleibt bei diesem Interview, ist bei mir jedenfalls so, dass John Jones ein geiles Mindgame da offensichtlich wenn du so weit gehen willst, ne? Also viele haben ja immer vorher in den letzten Monaten immer diskutiert, dass er sich nicht mal langsam für einen Gesinnungsweg, Attitude Way einschlägt. So, da ist ja, er jetzt entweder ist er jetzt ein Arschloch? Heel, so. Ja. Ja, meinetwegen, wenn du es so nennen willst, aber dieses Wischiwaschi. Ja, aber das ist ja eigentlich Quatsch, wenn du die jetzt als normale Sportler wahrnimmst, diese Kämpfer, ja? Also nicht als WWE-Wrestler, das sind sie halt nicht. Dann ist es ja eigentlich Quatsch, von so zwei exakten Rollen auszugehen. Ich glaube, ja, aber einfach, das Thema, das kam doch immer in den letzten Monaten hoch, ja, dass er dann endlich mal, wenn er Bock drauf hat, ein Mean Guy zu sein, dann soll er es auch machen. Ja, aber was spricht dagegen, sich in Interviews gut zu benehmen, die Fragen gut zu beantworten, ruhig zu bleiben, sich nicht provozieren zu lassen, aber gleichzeitig zu sagen, auf Twitter lasse ich die Sau raus. Also eigentlich, was die Leute halt wollen, ist ihn in eine Form stecken. Also er soll halt entweder immer Radau machen, ja, und zwar überall, oder ja, er soll halt eben der Company Guy sein. So, das ist, glaube ich, das, was die Leute wollen. Ich glaube, das verstört viele, dass sie dann so ein Bild zeichnen von John Jones, der das und jenes auf Twitter von sich gibt, und dann sitzt er halt im Sportscenter, das von viel mehr Leuten wahrgenommen wird, wahrscheinlich in den USA als seine Twitter Timeline. Ja. Und da ist er ein ganz anderer Typ. Und ich glaube, das ist das, damit können manche Leute vielleicht nicht so richtig was anfangen. Also ich find's, mir kommt so vor, als ob das nicht berechnend, aber so, ja, ganz klar gewollt ist von ihm. Er möchte sich hier auf der großen Bühne wie ein großer Champion verhalten, und dieses Social Media Ding ist sein Spielplatz, auf dem er sich immer mal wieder austobt. So kommt's mir vor. Also, wir müssen mal gucken, John Jones ist ja erst 27 oder so. Ja. Und was natürlich auch immer mal wieder gesagt wird, dass seine Karriere ging ja relativ früh los und der Ruhm und der Erfolg kamen auch relativ früh in seinem Leben. Und vielleicht hinterlässt das auch in einer gewissen Art und Weise Spuren. Ich meine, stell dir einfach mal vor, du bist, seit wann ist der jetzt Champion? Seitdem er 24 war? Jetzt muss ich mal gucken, wann der Champion geworden ist. Also er ist jetzt 27 und den Titel hat er gewonnen. Kann man nicht angucken auf Wikipedia. Das ist natürlich klar. Warum sollte man das auch wissen wollen? Dann gehen wir halt mal auf die englische Seite. Auch da muss man erstmal vorher studieren, bevor man das herausfinden kann. So, der hat den Titel gewonnen von Shogun 2011, also vor 3,5 Jahren. Da war er also so um die 24 rum. Ja. So. Jetzt stell dir mal vor, du würdest mit 24 Jahren UFC-Champion und würdest dann die absoluten Legenden dieses Business nach und nach wegkloppen. Vitor Belfort, Jay Sonnen, Rashad Evans, Lyoto Machida, Rampage, Shogun, Ryan Bader, Rampage. Ja, Rampage. Der hat Ryan Bader, der damals unbesiegt war und als eigentlich der nächste Superstar galt, den hat er fertig gemacht und so. Auch ein Brandon Vera, als von Brandon Vera mit Sicherheit noch mehr zu halten war als heutzutage. Also der hat wirklich absolute Legenden weggekloppt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas dir dann auch, sag mal, so einen gewissen, ja, oder anders gesagt, den Kopf so ein bisschen verdreht. Weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja immer mal wieder so Ausfälle, als er da mal besoffen einen Unfall gebaut hat und so. Und dann gab's, also das muss ich mir jetzt dann nochmal genau durchlesen. Ich weiß nur, dass er besoffen einen Unfall gebaut hat, aber irgendwas war auch mal mit Nutten. Irgendwas war mit Nutten. Also, ich meine, das kann doch schon sein, dass jemand dann einfach sich so ein bisschen, ja, so zusammenreißt im Fernsehen, aber dann trotzdem noch ein 27-jähriger Typ ist mit einem Arsch voll Geld. Und so agiert er dann vielleicht auch manchmal auf Twitter. Ja, und wenn er so wahrscheinlich noch 3-4 Jahre weitermacht, ist er dann der Michael Jordan des Mixed Martial Arts. Das wird interessant zu beobachten sein, wie das. Ja, wenn der in den nächsten 3-4 Jahre alles wegbügelt. Ja, klar. Also wenn er jetzt wirklich diesen Weg weiter fortführen kann und dann so Typen wie Daniel Cormier jetzt besiegt und dann unter Umständen den Rückkampf Gustafsson wird der nächste dann sein, ja. Ja, Anthony Johnson dann vielleicht noch. Also wenn er halt einfach weiter so macht und vielleicht sogar mal ins Schwergewicht geht und stell dir mal vor, da geht jetzt, das wäre natürlich auch die geilste Story überhaupt. Er besiegt jetzt Daniel Cormier. Und dann sein Buddy. Ja, und dann sagt er, weißt du was? Fickt euch, Daniel Cormier oder was weiß ich, kämpft um meinen Gürtel. Ich will jetzt deinen Big Daddy vor die Fäuste bekommen. Ja. Das wäre natürlich schön. Würde dann Johnny Bones, wie, ja, der müsste ja dann drauflegen, das ist mir schon klar. Er muss nicht. Also er kann natürlich auch mit 205 Pfund im Heavyweight antreten. Das ist kein Problem. Würde der da noch Muskelmasse, meinst du, draufvorgeln? Ja, ich denke schon, er ist ja relativ schmal. Also ich denke, der hat auch mal erzählt, wie viel er wiegt. Das glaube ich jetzt nicht ausgeschlossen, dass er da noch was draufpacken kann. Also wenn du den Typen siehst, ich denke mal, der wird so, wenn er so, was wird er regulär wiegen? Wahrscheinlich so um die 240, 250 Pfund, würde ich sagen. Okay. Und dann hungert er sich halt runter. Also es ist jetzt nur geschätzt, aber wenn man da so ein bisschen recherchiert via Google, wird man das genauer herausfinden. Aber so gefühlstechnisch würde ich mal sagen, so geht das so in die Richtung. So ein J.S. Sanden läuft ja auch mit 230, 240, 250 Pfund rum, hat Brandon Sharp mal erzählt, der ja mit ihm trainiert hat. Ja, Brandon Sharp soll mal einen Ball flach halten. Der soll echt mal einen Ball flach halten, mit seinem kleinen Kopf. Die fette Saudi. Das ist ein fettes Schwein, wa? Das ist ein absolut fettes Schwein, du. Der hat schon so eine Art Rettungsring da um sich rum. Der hat einen Rettungs... Das ist ein Michelin Sharp, ist das. Ich sag dir eins, dieser Brandon Sharp... So lustig sein Podcast sein mag, aber so, also, weißt du, was ich besser finden würde, wenn dann sein nächster Kampf, könnte von mir aus, keine Ahnung, 15 Minuten Podcast im Octagon sein mit Brandon Callen, das wäre unterhaltsamer als seine anderen Kämpfe. Dass er die Eier nicht hat und bis heute behauptet, er wäre der klare Sieger gegen Orlovsky gewesen. Ach komm! Das hört sich aber immer so an, als hätte er 3 Runden Orlovsky demontiert und dominiert und dann auf einmal... Ja, sagen die Judges, nee, also das geht an André. Aber man muss auch ganz klar sagen, gegen Orlovsky, da kann man auch die Judges verstehen, dass sie eingepennt sind. Ja gut, aber das muss man jetzt aber auch mal sagen, dass das immer noch nicht rechtfertigt, dass dann einer aus einem Unrechtsstaat plötzlich gewinnt. Also er ist ja Russe. Ja. Weißrusse, glaube ich sogar. Mhm. Oder müssen wir nochmal nachgucken, wie da die politischen Verhältnisse aktuell sind. Ja. Bestimmt. Nee, aber DC... gegen John Jones. Es geht im Endeffekt keine Minute vorbei, wo es nicht irgendwelche neuen Meldungen über die beiden gibt. Es bleibt also weiter interessant. Guck mir gerade nochmal das Video an. Ja, das Video kann man sich mehrfach angucken. Es ist wieder so schön. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt wirklich die letzten Tage, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so überlegt, was könnte jetzt eigentlich diese Woche mal wieder kommen? Letzte Woche, wir haben es gesagt, Nick Diaz, Anderson Silva und auch so ein bisschen die Doping-Geschichte, die noch nachgeheilt hat, so Vitor Belfort und so. Und Und seit gestern Abend, seit, das war so 20 Uhr, wo das passiert ist, deutscher Zeit, seitdem ist es kaum noch, also ich krieg's kaum noch hin, die News alle nachzulesen, die zu diesem Thema irgendwo aufpoppen. Und jeder hat natürlich irgendwo ein Video, irgendein verwackeltes Handyvideo, jeder hat irgendwo was aufgeschnappt. Dann kam gestern Nacht noch das Gerücht auf, John Jones Manager hätte DC geschlagen. Bei diesem Brawl. Es gibt wirklich so eine Einstellung, das sieht das so aus, aber man kann gleich sagen, es sieht nur so aus, als würde, wie heißt der Typ, Mikey Kawa oder wie der heißt, der Manager von John Jones, DC eine mitgeben. Aber er hat das dann auch gleich erklärt, guckt euch einen Zeitlupe an, hat er gesagt, ich versuche einfach die beiden auseinanderzuhalten und ich meine, jeder hat schon mal versucht, Leute bei einer Schlägerei auseinanderzuhalten und man weiß, dann hält man den einen seinen Arm fest und der zieht sich gerade nach unten und dann sieht's manchmal komisch aus. Aber was ist denn jetzt mit dem Zahn von DC? Was soll mit dem sein? Hat der schon vorher gefehlt? Ja, hat schon vorher gefehlt. Gehe ich jedenfalls von aus, weil sonst wäre es definitiv irgendwo thematisiert worden. Ja. Aber was ich sagen muss, mir ist es vorher auch noch nie aufgefallen. Ja, deswegen spreche ich es an, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, oder wenn es mir aufgefallen ist, dann habe ich es einfach so, mein Gott, dem fehlt halt ein Zahn. Ja, es ist halt komisch, weil das genau halt die Stelle ist, wo er sich möglicherweise die Linke gefangen hätte. Nee. Da gab es erstens mal keinen Treffer und zweitens... Also es gab doch keinen Treffer. Nee, ich habe jedenfalls keinen gesehen. Die Linke hat also nicht getroffen von... Also so, ich habe den nicht gesehen. So. Ich habe da nichts gesehen, dass da irgendwie eine Linke getroffen hätte. Also ich konnte es nicht sehen, weil es einfach zu schnell war. Aber also ich habe vier Videos jetzt mittlerweile gesehen. Also ich glaube vier, wo man, sagen wir mal so, mehr oder weniger andere Standpunkte jeweils einnimmt. Also von wo man den Kampf so beobachten kann. Das ist fast schon wie das Kennedy-Attentat. Ja, genau. Es gibt wahrscheinlich noch den fünften Blickwinkel. Der wird dann jedem UFC-Fighter gezeigt, der als nächstes gegen John Jones antreten muss. Es ist wie mit den neuen Präsidenten, die immer in so einen Raum geführt werden. Ja, und wir zeigen dir jetzt mal das Video, was wirklich in Dallas passiert ist. Wir müssen mal gucken, ob da irgendwie ein Mann mit einem Regenschirm stand. Ja, Umbrella Man. Das wäre geil gewesen. Das wäre geil. Wenn jetzt einer mit einem Regenschirm gestanden wäre, du. Ja, und natürlich die Randnotiz dieser Geschichte. Es ist... Ja, wie geschrieben für die Vita von Conor McGregor, dass der selbstverständlich mittendrin im Geschehen war. Und was macht Conor McGregor? Die beiden größten Stars in der Division hauen sich gerade ordentlich in die Fresse. DC wirft noch irgendwie eine Unterbuchse. Hast du es gesehen, als DC noch irgendwas geworfen hat? Ja, irgendwas hat er geworfen. Ich konnte auch nicht erkennen, was es ist. Ja, irgendwie eine Handtasche oder sowas. Und was macht Conor McGregor? Ach komm, lass die mal brawlen. Ich gehe zu den Fans und mach Selfies. Also ich habe ja vorgestern habe ich ja auf Twitter und auf Facebook bei uns auf der Seite so ein Bild gepostet. Da hat man die wie nennt man das eigentlich? Diese Plakate mit den Namen von Poirier und McGregor so gesehen. Ja. Von dieser Media Wall. Und dann dachte ich so, oh Alter, die sitzen direkt nebeneinander. Das kann ja lustig werden. Aber dass die anderen beiden irgendwie, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich habe gerade mal gesehen, wie der Schöller, oder wie heißt er? Ja, Dave Schöller. Dave Schöller, wie der in diese Wand reingeflogen ist. Und deswegen glaube ich da auch nicht an irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass da was gestaged wurde oder so. Es ist einfach, es wäre zu gefährlich, weil wie du siehst, der fliegt da schon heftig rein und also keine Ahnung, im Hintergrund erkennt man jetzt auch nicht unbedingt, dass da noch irgendwas steht, was ihn abfangen könnte. Ja, ja. Und das ist jetzt nicht eine Riesenhöhe, aber ein Meter wird sein, da mit dem Kopf irgendwo aufzuschlagen, kann schon böse Folgen haben, würde ich mal so behaupten. Also gestaged, glaube ich nicht. Nein, gestaged mit Sicherheit der falsche Begriff. Beide haben diese Geschichte aber dankend angenommen. Ja, klar, weil sie sich nicht mögen, muss man sagen. Weil sie sich nicht mögen und weil sie wissen, so ein Bass erzeugen wir jetzt mit Sicherheit nie wieder. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, also die Geschichte, die wird uns die nächsten Wochen noch häufiger beschäftigen. Und natürlich in den News gibt's dann wirklich, also ich werde wahrscheinlich den Großteil der News am Samstag nur über dieses Thema machen. Ja. Also jetzt habe ich schon so viel Content, dass ich eigentlich eine Zwischen-News-Ausgabe einstreuen müsste. Könnte sein, dass sich das dann irgendwie am Samstag über mehr als 60 Minuten erstreckt, die News-Ausgabe. Ansonsten, die letzten Tage waren relativ ruhig, bis auf Silva gegen Nick Diaz, bis auf diese Kampfankündigung, die wir ja im Endeffekt, nicht nur wir, sondern eigentlich alle UFC-Fans im Endeffekt ja schon geahnt haben, dass es dazu kommen wird. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass Anderson Silva erzählt hat, er ist erst bei 95%, kann noch nicht so richtig hart kicken, aber wird dann... Naja, also das ist ja schon was. Naja, pass auf, ich habe mir dann gleich gedacht, er sagt, er ist bei 95%, dann ist er eigentlich also bei 70. So war so mein Gedanke, so irgendwie. Weißt du, so, warum sollst du sagen, wenn ich bei 95% wäre, würde ich doch sagen, ich bin bei 100%. Weißt du, das klingt für mich irgendwie so komisch. So, stell dir das mal vor, du hast einen gebrochenen Fuß. Wie schätzt du das ein, dass du jetzt bei 95% bist? Also, weißt du, so, das kommt mir irgendwie komisch vor. Machst du dir da Sorgen, dass Sorgen in Anführungsstrichen natürlich, dass Anderson Silva da irgendwie nicht ganz so fit in die Sache reingeht und überhaupt, wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt, wo der Kampf mehr oder weniger ja amtlich ist, sollte sich keiner verletzen, siehst du es auch so wie viele, die einfach davon ausgehen, dass Anderson Silva Nick Diaz platt machen wird und zwar relativ leicht? Also ich glaube, physically ist dann Anderson Silva fit im Januar, Ende Januar, da gehe ich von aus, sonst hätten sie das Ding nicht gemacht, also seitens Silva. Frage ist halt nur, wie es im Kopf aussieht von Anderson Silva, ob er wirklich da zweimal im wahrsten Sinne des Wortes als gebrochener Mann davon geht, so, ne? Der erste Fight gegen Chris Weidman, wo er sich einfach verspekuliert hat mit seinen Kaspereien und dann, als sein Fuß halt nachgegeben hat und, also, Anderson Silva weiß, er ist jetzt sterblich. Und das ist die große Frage. Und Nick Diaz ist ja ein Puncher, ne? Er kann ihn ja wegknüppeln. Ja, und ich bin vor allem auch gespannt, ob er versucht mit irgendwelchen Jiu-Jitsu-Moves. Das glaube ich nämlich nicht. Ja, aber er hat natürlich die Skills. Man darf nicht vergessen, dass Nick Diaz wirklich Jiu-Jitsu-technisch eine Bombe ist auch. Also das, klar, also Nick Diaz ist mit Sicherheit nicht derjenige, der jetzt da alles nur auf dem Boden stattfinden lässt. Aber Anderson Silva ist doch auch im Jiu-Jitsu stark. Ja, lange nicht auf dem Level wie Nick Diaz. Nee? Okay. Ja, es ist auch schwer zu vergleichen, weil du hast natürlich diesen Gewichtsunterschied zwischen den beiden noch. Also ja. Das wird man schon sehen beim Kampf, dass Nick Diaz eigentlich eine Gewichtsklasse drunter ist. Auch wenn er da mit Sicherheit jetzt keine Probleme hat, eins hochzugehen. Aber ich denke, das wird man schon merken. Und dann denke ich mir so, auf dem Boden könnte er unter Umständen, schwer zu sagen, aber könnte er unter Umständen einen kleinen Vorteil haben und ja, vielleicht hat er da die besten Chancen, ihn zu besiegen. Siehst du nicht? Nee, sehe ich nicht. Ich glaube, die beiden sich im Stand. Ja, ich denke, die beiden werden sich im Stand geben und auch da sage ich, dass der Favorit das Ding macht. Aber er ist schon 40, ne? Anderson Silva wird 40 sein, ja, wenn dieser Kampf stattfindet. Also jetzt ist er, glaube ich, noch 39, aber ja, schwören würde ich es jetzt auch nicht unbedingt. Was auch interessant ist, Nick Diaz hat bislang erst einen Kampf in der UFC gewonnen. Was? Er hat auch erst drei gehabt. Ja, nee, er hat natürlich nicht erst drei gehabt, er hat ja früher da, wann war das, 2006 oder wann, 2008, 2006, ich weiß gar nicht mehr, da hat er auch schon mal in der UFC gekämpft, aber so in seinem zweiten Run, möchte ich es mal nennen, da hat er bislang nur gegen BJ Penn gewonnen. Condit verloren und George St. Pierre verloren. Condit also, verloren, ja. Es wäre natürlich auch für ihn jetzt mal angebracht, wieder zu gewinnen. Weißt du? So, ja, nicht, dass man nach dem dritten Kampf in Folge als Nick Diaz sich jetzt so, also Niederlage, Nick Diaz sich jetzt Sorgen machen müsste, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube auch nicht, dass Nick Diaz als solches, als Krawallnudel, das zündet er immer. Obwohl aber er jetzt sehr ruhig war. Ja. Sportlich hat er natürlich, wenn er jetzt gegen Anderson Silva wieder, oder wenn er jetzt zum dritten Mal hintereinander verliert oder was, hätte er natürlich wenig Trumpfe im Ärmel, dann weiter einen Top-Ten-Guy herauszufordern. Ja gut, die Frage ist halt, wie man das wertet. Ich meine, Condit, St. Pierre und Silva sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt Fallobst gegen Top-Leute, die Top-Leute. Genau, also GSP und Anderson Silva sind wahrscheinlich die beiden besten UFC oder MMA Fighter der letzten sicherlich neben Benson Henderson, hast du recht, 10 Jahre. Ja, ach so, gut, ja, wenn man Frauen mit dazu zählt, klar, dann kommt das, aber das ist dann immer schwierig bei diesem Pound for Pound, deswegen ich gehe dann schon sehe ich dann schon noch mal ein bisschen als anderer Sport. Gut. Ja, nee, deswegen ja, bin mal gespannt. Also ich habe irgendwie bei Nick Diaz habe ich so das Gefühl, dass er da mit dem Herzen nicht so ganz dabei ist. Mensch, Junge, habe ich mir gedacht. Beim Conference Call habe ich mir gedacht, Mensch, Junge, komm doch mal so ein bisschen aus dir raus. Da sagt er die ganze Zeit, ich habe eigentlich keinen Bock da zu kämpfen und so. Ja. Und das macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, mir in die Fresse hauen zu lassen. Und dann denke ich manchmal so, Alter, dann mach's doch einfach nicht oder so. Also, weißt du, das wirkt so. Als du sprichst auf die Geschichte drauf an, dass das für ihn nur ein Job ist. Ja, aber es wirkt auch alles so gezwungen. Und es wirkt so, als ob die UFC halt unbedingt diesen Kampf wollte. Und okay. Man Nick Diaz diesen Kampf so ein bisschen vergoldet hat, noch was aufs Konto draufgepackt hat und er dann mehr oder weniger nicht Nein sagen konnte. Ich weiß, irgendwie wirkt das auf mich nicht so, als ob er das wirklich will. Ja, und als ob das jetzt für ihn die Challenge ist für die nächsten Monate. Anderson Silva, ich stelle mir halt vor, jeder andere Kämpfer würde doch jetzt ausflippen, dass er gegen Anderson Silva kämpfen kann. Ja, aber das passt doch auch zu Nick Diaz. Dass der gerade jetzt, wo er den größten vor der Fäuste hat aller Zeiten, dass der sagt, naja, also ist ja nun auch nicht das Allergrößte. Erinnert mich aber auch ein bisschen an dich. Ja, das stimmt. Ich bin auch so ein Typ, der einfach keinen Druck verspürt. Nie. Nee, und dann vor allen Dingen, wenn die größte Challenge bevorsteht, sagst du, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ach, so meinst du das? Ich sag nur, non-PG eingestellt, als die Welt uns gehört hat. Da hat sie uns gehört, Chris, das stimmt. Da wurden ja schon zeitweise Plakate gedruckt. Ja, die Welt gehört uns. Ja, bei einem Medium, was Kleinkinder bis 11 Jahre anspricht. Naja, und halt dann auch noch ein paar geistig Verwirrte. Also, warst du schwarz? Ja, dann lass den doch jetzt mal aus dem Spiel hier. Habe ich nicht genannt, den Namen. Ist dir eigentlich sonst noch bei den News irgendwas aufgefallen, das du thematisieren würdest gerne? Bei den News? Du hast alles vergessen wieder, war? Bisschen länger her, die habe ich auch direkt am Sonntag dann gehört. Am Sonntag schon, du warst ja sozusagen Erstkonsument, kann man fast schon sagen. Also einer der schnellsten warst du, glaube ich, auch. Weil ich guck mal hier in der Download-Statistik, hast recht, ja, warst mit einer der schnellsten. Dann spreche ich nochmal ein Thema an, ich muss es nochmal sagen, weil ich und du musst jetzt ganz ehrlich sein. Ich weiß, du hast immer keinen Bock auf dieses Doping-Gelumpe. Oh, aber nee, hör mal auf, gleich immer so zu sein. Das finde ich ja, immer ja, aber blöde. Der Victor, den will ich nicht mehr hören. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht mir darum, ich will von dir jetzt mal ganz ehrlich wissen, das ja. Ist auch manchmal gar nicht schlecht, wenn du mich dann ausreden lässt, weil du wirst jetzt gleich mit Sicherheit was Vernünftiges dazu sagen können. Ja. Als du in den News gehört hast, dass Kevin Casey und Robert Drysdale, egal ob du die kennst oder nicht. Kevin Casey kenne ich, ja. Okay, gedopt waren. Und was war so dein erster Gedanke? Mir scheißegal. Ja, weil sie liegt ganz einfach daran, ist mir scheißegal. Die haben ja beide gewonnen. Oder? Die haben beide gewonnen, ja. Ja. Und es war sehr beeindruckend, muss man dazu sagen. Sehr beeindruckend. Es ist mir aber in dem Fall scheißegal, weil sie auf meinem Radar erstens überhaupt nicht stattfinden, zum zweiten, weil sie keinen, haben sie ein Upset, haben sie irgendwen besiegt, wo man denkt, oh Mensch, Junge, Junge. Nee, aber Robert Drysdale gilt so, also das war jemand, der immer so als, ah, der muss unbedingt in die UFC, das könnte ein Riesending werden. Der ist auch der Jiu-Jitsu-Trainer von einigen Größen im MMA-Business, ja. Ich glaub, von Frank Mir auch und so. Also das ist schon, ist wohl schon eine Nummer, so muss man sagen. Okay, hat mich, als ich das gehört habe, ich weiß sogar noch, das ist immer das Lustige, wo ich war, als ich das gehört habe. Ja, im World Trade Center? Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, ich habe mich nämlich gerade umgezogen, da habe ich mir gedacht, ah, okay, also noch welche, die unterfüttern also nur noch weiter meine Befürchtung, dass dieser Sport eine gefährliche Richtung einschlägt. Ich muss ganz kurz mal zu diesem, weil du gesagt hast, ich habe mir zuerst gedacht, ist mir scheißegal, da gibt es ja zwei Unterschiede. Erstens, es ist mir egal, ob die jetzt weg sind vom Fenster oder... Es ist mir egal, ob überhaupt so. Und mir, jetzt bin ich mal ehrlich, mir ist es egal mittlerweile. Hier ist mittlerweile egal. Mittlerweile irgendwie scheißegal. Wir hatten ein sehr, sehr langes Gespräch über Doping im Fußball. Weißt du noch? Ja. Haben wir ja im Prinzip aufgedeckt, dass Sepp Blatter da alles die Fäden spinnt. Ja, er dopt selber. Er dopt selbst. Die anderen, die müssen immer vorher bei Sepp Blatter vorstellig werden zum Spritzen. Warum die alle nackt sein müssen, weiß keiner, aber müssen halt alle nackt sein. Ja, ich kann das verstehen, dass du jetzt da so ein bisschen dem überdrüssig bist und sagst, Alter, gut, dann haben sie halt gedopt, ist mir scheißegal. Ich sage ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, dass die beiden gedopt haben, weil sie in meinem Radar, in meiner Welt nicht stattfinden, in meiner Premium High Glossy UFC Welt. Aber dass sie gedopt haben, also dass zwei weitere wieder, es war ja wieder Steroide und was war das andere? Steroide und Testosteron. Und Testosteron, okay. Das mit den Steroiden, da muss ich ganz ehrlich sagen, das passt mir nicht so richtig in meinen Kram. Er konnte aber nichts dafür, es war der Weltcut. Er musste einfach sich ein paar Steroide reinbauen. Ja. Also, ich muss kurz noch mal was einschränken. Mir ist es, mir ist es nicht egal, wenn wir versuchen, einen cleanen Sport hier darzustellen und danach werden jedes Mal im schlimmsten Fall irgendwelche Champions positiv getestet, was ja jetzt nicht der Fall war. Das ist mir nicht egal. Aber ich bin mittlerweile soweit, das ist alles irgendwie, wirkt das, als wäre es eine Farce. Und dann sollen sie es einfach sagen, wir testen nichts, ist uns alles scheißegal. Das wäre wenigstens ehrlich. Nee. Denn dieses Nevada State Athletic Commission Ding, das ist doch eine Farce. Überleg doch mal, wer da über was genau urteilt. Kannst doch aber nicht das Feld freigeben. Machen das sie ist aber ja eigentlich. Wie der Kampf grundsätzlich gegen die Drogen. Du aber kannst machen sie nicht, doch eigentlich. Du kannst ihn nicht gewinnen, den Kampf gegen die Drogen overall auf diesem Planeten. Du musst ihn aber führen. Nee, du musst ihn führen. Nee, ich sehe es deswegen anders, weil die Jungs von der NSAC, die Lizenzen vergeben, sind Angestellte des Bundesstaats Nevada. Ja. Dieser Bundesstaat profitiert immens von UFC-Kämpfen, die in Nevada stattfinden. Und das Problem ist, wenn jetzt mal zum Beispiel Nevada sagt, okay, wir sperren Vitor Belfort auf 5 Jahre. Ja. Ja, dann geht halt Vitor Belfort irgendwo anders hin und kämpft in einem anderen Bundesstaat, rein theoretisch kann er das machen, in einem anderen Bundesstaat und hat da seinen Titelkampf und Nevada geht halt leer aus. Also auf was ich nur hinaus will, ist, dass also die Leute, die darüber urteilen, ja, die Angestellte sind vom Staat Nevada, profitieren, also der Staat Nevada profitiert davon, dass dieser Kämpfer ein halbes Jahr später in Las Vegas gegen Chris Weidman kämpft. Das ist doch einfach paradox. Deswegen können die auch in J.S. Hunnen viel länger bestrafen, weil der ist offiziell im Retirement. Deswegen juckt es die nicht. Aber so, eigentlich müsste es doch eine Organisation geben, wie so wir haben es letztes Mal schon gerätselt, wie das Ding von Olympia eigentlich heißt, aber die Typen, die praktisch weltweit da einen Finger drauf haben. Und dass es nicht sowas gibt wie, naja, er darf jetzt aber nicht in Las Vegas kämpfen, sondern es müsste eine weltweite Sperre geben für diesen Kämpfer. Und das wäre im Endeffekt die einzige Lösung, weil so hast du immer wieder das Problem, dass die nehmen sich doch das Geld selber aus der Tasche letzten Endes. Ich glaube, dass das nicht unrealistisch ist, dass es irgendwann mal so eine Commission gibt, die einen Chael Sonnen weltweit für alle Mixed Martial Arts geschichtlichen Sachen sperrt. Aber erklär mir doch bitte nochmal diese Geschichte mit Meta Morris. Dass wenn Chael Sonnen da gedopt ist, er $250,000 Strafe zahlen muss, habe ich das richtig verstanden? Also das, was jetzt heute aufgekommen ist, meinst du? Ja. Also jetzt heute es war ja so, die Las Vegas Heinis haben bei dem Hearing oder bei dem Urteil dann gesagt, er darf in nicht nur in Nevada, sondern auch sonst nirgendwo antreten, MMA-technisch hin und her, pipapo. Und Jay Sonnens Camp hat das wohl so ausgelegt, ja klar, das gilt jetzt nur für MMA, aber für sowas wie dieses Grappling und so gilt das nicht, weil ja Meta Morris auch nicht unter diesem Commission-Dingsbums fällt. Und jetzt war es wohl so, dass die gesagt haben, Moment, es ist uns scheißegal, ob der da antritt, ob der irgendwo antritt, wo wir jetzt nicht das Sagen haben. Wenn er praktisch in so einem Fighting-Background irgendwo rumhampelt, vielleicht auch für Geld, dann kriegt er einen auf die Mütze. So habe ich das verstanden. Ja. Sage ich aber gleich dazu, muss ich mich noch mit reinarbeiten, was jetzt da genaue Aussagen waren. Ich habe bis jetzt zwei Berichte mir mal rausgeklickt und die muss ich mir noch genauer durchlesen. Aber so habe ich es beim Überfliegen verstanden. Da kann ich mit Sicherheit am Samstag, nee, überhaupt nicht. Ich habe es weggelöscht, weil ich mir gedacht habe, fick dich, ich habe keinen Bock über jemanden zu reden, der eigentlich überhaupt nichts mehr mit der UFC zu tun hat. Und das sind die UFC-News. So war es nämlich. Ich habe angefangen, mir das durchzulesen und es war mir schon wieder viel zu blöd und verschwurbelt, dass ich mir gedacht habe, fick dich. Ich berichte jetzt hier bei den UFC-News nicht mehr über Leute, die im Endeffekt nichts mehr mit der UFC zu tun haben. Und weil ich auch immer noch beleidigt bin mit Jay Sun. So. Und weil er da auch so eine erbärmliche Performance abgeliefert hat beim NSAC Hearing, ne? Ich hab's mir gerade angeguckt. Das war halt ein ganz schlechtes Schauspiel. Ja. Er hat Glück gehabt, dass Vitor Belfort davor noch schlechter war. Also Vitor Belfort heulend, das ist, also nee, da kam ich nicht mehr drüber hinweg. Und weil es jetzt auch im Chat kurz aufgekommen ist, ob Jail am Samstag bei Meta Morris jetzt mitmachen darf. Es geht nicht darum, also dürfen tut das mit Sicherheit, aber wenn ich das richtig verstanden habe, und Chris, du hast es ja auch so verstanden, droht ihm dann eine noch höhere Geldstrafe. Wenn er dort getestet wird und gedopt und positiv ist. Er wird dann nicht getestet. Hä? Weil diese Veranstaltung keiner Commission unterliegt. Er kann dann nicht getestet werden. Das ist, die sind nicht der Nevada State Athletic Commission oder irgendeiner anderen Commission unterstellt. Okay. Die haben da nichts mit am Hut. Ich glaube, denen geht's da vielleicht so ein bisschen ums Prinzip. Weißt du, dass einer sagt, ja gut, ich kämpfe dann nicht mehr und keine Ahnung, drei Wochen später ist er dann bei einem wahrscheinlich in dieser Jiu-Jitsu-Welt ist es wahrscheinlich mit eines der größten Events so in den nächsten Monaten. Und da würde ich jetzt, sag ich mal, als Commissioner auch ganz schön einen Zappen ziehen. Ich muss sagen, dass diese ganze Diskussion jetzt in den letzten Monaten über das TRT, Steroide, EPO, geblabla, das zeigt wirklich Wirkung bei mir. Ich bin gerade auf dem UFC YouTube Channel und ich sehe da die Fressen von Chris Carriasso und Mighty Mouse, die sind mir eigentlich egal, die beiden. Und dann sehe ich da aber auf der linken Seite Han Barrow und TJ Dillashaw. Und ich war mir vor dem ersten Dillashaw-Barrow-Fight so sicher, dass Barrow das Ding gewinnt. Und jetzt stelle ich das einfach in Frage, ob Dillashaw beim ersten Fight, weil der einfach so unfassbar überlegen war, körperlich, Footwork-mäßig, weißt du? Ja. Da stelle ich einfach, da denke ich mir, ja, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn da irgendeine Nachricht kommt, dass TJ Dillashaw irgendwie gedopt war oder so. Also ja, das wäre jetzt schon gekommen. Also, das wäre jetzt schon gekommen, ja. Genau, ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, das schwingt dann immer mit, wenn du solche Fälle hast. Aber in dem Fall kann ich mir noch, ist halt einfach so, dass vom Style her TJ Dillashaw das Kryptonit für, wer ist ja, der Affe? Barrow war. Darum so. Geht's mir aber nicht. Dieses Gefühl, dieses eklige Gefühl, dass du danach erstmal so das in Frage stellst. Wir haben da darüber auch gesprochen am Telefon. Das ist wie bei der Tour de France. Da gewinnt einer, aber man kann sich erstmal nicht freuen. Ja. Also, nehmen wir mal an, es ist einer, den du jetzt gut findest, weil du halt einfach nicht weißt, ob er am nächsten Tag nicht mehr mitfahren darf, weil er halt doch auf irgendwas getestet wurde. Ja. Und das sollte man ja eigentlich versuchen zu vermeiden. Und da gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder drastisch durchgreifen oder alles zu legalisieren oder drauf zu scheißen. So einfach ist es. Also sowas. Das geht nicht. Aber was du jetzt machst, ist mit zweierlei Maß messen. Sie statuieren ein Exempel an Jay Sonnen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, indem man sagt, der ist für 2 Jahre gesperrt. Und Vitor Belfort, der zum zweiten Mal beschissen hat. Ja, auch. Ich sag nochmal dazu, ich vergleiche nicht EPO und TRT. Das ist, ja. Es sind 2 unterschiedliche Fälle, aber im Endeffekt hat Vitor Belfort offiziell keine Strafe bekommen dafür, dass sein Testosteronlevel erhöht war. Und zum Beispiel Nick Diaz wurde mal für 9 Monate wegen Kiffen gesperrt. Ich meine, das stimmt halt einfach nicht so richtig von der Relation. Also da muss man, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen, damit das Ganze glaubwürdiger wird, muss man da noch arbeiten. Und auch seitens der UFC feinfühliger werden. Da muss man seitens der UFC feinfühliger werden und auch härter durchgreifen. Aber ich glaube, das möchte die UFC in Persona, eventuell Joe Silva und Dana White gar nicht so unbedingt. Würdest du das machen wollen, das UFC? Nein. Das ist die große Frage. Ja, Chris, stell dir mal vor, die UFC würde ihre Fighter testen. So, ja. Jetzt haben die bei diesem Media Day alle 4 Leute getestet. Jetzt kommt raus, Conor McGregor ist auf TRT und keine Ahnung, John Jones hat sich irgendwelche Steroide reingehauen. Ja. Nur die UFC hat diese Testergebnisse. Ja. Also willst du mir jetzt nicht erzählen, dass die dann morgen veröffentlichen. Richtig, Was die machen, ist da anrufen und sagen, Alter, komm, da beweg deinen Arsch, dass du von dem Dreck runterkommst, wenn dir irgendwie Nevada ansteht, dass du nichts mehr davon... So wäre das. Da bin ich mir sicher. So ist es, nicht so wäre es. So ist es wahrscheinlich, ja. Ja. Das ist, ja, möchte man gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja, aber so professionell Dana White und so sympathisch er auch immer rüberkommt, das ist ein abgewichster Vollprofi. Ich glaube, und in dem Fall musst du das noch nicht mal sein, sondern das ist ganz normal. Das ist, wenn du, wir beide sind mit Sicherheit keine hoch erfolgreichen Geschäftsleute. Also ich würde uns jetzt nicht unbedingt zutrauen, dass wir die UFC in solche Höhen geführt hätten, wie Dana White das geschafft hat. Aber du würdest genauso handeln in so einer Situation. Du würdest genauso handeln. Wir würden es nur schlechter verkaufen, aber wir würden genauso handeln. Es ist nachvollziehbar und deshalb muss es halt einfach nochmal was geben, was oben drüber steht. Das ist ja wie wenn die wenn der Tour de France Veranstalter wenn er selber für die Tests zuständig wäre. Weißt du, also welches Interesse hat zum Beispiel dieses Tour de France Unternehmen da, nach jedem Jahr ihren Gewinner von der Liste streichen zu müssen, weil er auf irgendwas positiv getestet wurde? Du merkst es ja schon, das Thema hatten wir ja auch schon mal privat, dass das ZDF und ARD damals, als ich es noch mehr verfolgt habe, die Tour de France, also jetzt verfolge ich es gar nicht mehr, höchstens mal bei SSN, dass da mal irgendwer, dass irgendwie die Deutschen gewinnen irgendwie übelst viele Etappen. Auf jeden Fall, da haben die öffentlich-rechtlichen Sender immer darüber berichtet, dass es so viele Gedopte und sowas gibt, aber die UFC selbst berichtet darüber nicht so viel. Genau. Dagegen spricht allerdings, nicht so viel. Gar nicht. Nein, aber warte mal. Aber dagegen spricht ja auch irgendwie, vielleicht ist es auch so ein kleines Reinwaschen, dass sie auf ihrem Fight Pass das Hearing gesendet haben. Ja, das ist richtig. Das haben sie gemacht. Das habe ich auch, und du hast es genauso gesagt. Das ist auch gut. Aber ich weiß auch nicht. Also die UFC selbst sagt ja jetzt nicht beim 177, weiß ich nicht, mir egal. Ja, der TJ Dillashaw, der hatte ja mal vor 7 Jahren, da gab es ja Probleme mit TRT. Könnt ihr das irgendwie, könnte der mit in diesen Sumpf reinkommen oder so? Das würden die ja niemals machen. So. Nee, es geht mir wirklich, mir geht's wirklich hauptsächlich ums Feingefühl, gerade wenn man so Sachen hat, wie dass Vitor Belfort eben mehr oder weniger aus diesem Gerichtssaal rauskommt und empfangen wird mit du. Wirst du übrigens auf Chris Weidman treffen am 6.12. Ja, ich meine, das war das Problem gewesen, da eine Woche oder zwei zu warten. Ja. Das hat halt wirklich einen komischen Beigeschmack. Also, oder einen Tag, aber am selben. Ja. Also ich finde das auch. Da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. So ja, ich glaube, da wird sich nichts verbessern. Das Thema wird jetzt immer so weiter mit kämpfen. Ja, ich meine, solange es die Leute mehr oder weniger akzeptieren, kann ich es mir auch vorstellen, dass man das halt einfach so in Kauf nimmt. Also im Endeffekt muss man mal ganz ehrlich sein, ich unterstelle vielen Journalisten, die darüber berichten, einfach nur, ja, dass sie halt was zu berichten haben, deswegen quatschen sie halt darüber. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass die meisten, ja, die wollen halt ihre Kämpfe sehen, die so angesagt sind, und da hat keiner Bock darauf, dass jetzt irgendwie den er weit um die Ecke kommt und sagt, tja Leute, da haben wir Pech gehabt, den Kampf müssen wir leider absagen, weil ich habe gerade eben TJ Dillashaw positiv getestet. Ja. Da haben die wenigsten Bock drauf. Es ist halt einfach so, ich meine, das sind halt Blogs, die sich, die Jungs verdienen, im Gegensatz zur deutschen UFC-MMA-Szene, verdienen halt die Jungs da drüben richtig Kohle damit. Und die wollen halt was schreiben und was delivern, und deswegen nehmen sie halt dieses Thema immer wieder zum Anlass, um darüber zu sprechen. Aber ob da jetzt wirklich der Hintergrund ist, wir möchten einen ganz cleanen Sport, das bezweifle ich. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, nee. um so weit zu sein, muss es wirklich so Tour de France-Ausmaße haben, dass du wirklich nach jedem Kampf oder respektive Etappe denken musst, oh scheiße, jetzt wird der vielleicht noch gesperrt oder wird nachträglich irgendwie auf irgendwas getestet oder so. Was kostet so ein Epo-Test? $45,000? Es ist schweineteuer alles. Da hat fragt man sich Brandon natürlich erzählt, auch, ja. Alter, wie geht das eigentlich, dass diese Tests so schweineteuer sind? Das hat Dana White mal gesagt, sie wollen das in Zukunft wohl so machen, dass sie ein gewisses Budget zur Verfügung stellen und dann können die das nutzen, wie sie wollen. So, weil halt die Tests so teuer sind. Ich meine, du musst doch auch als Commission und als Staat dann praktisch das Interesse haben, dass die Jungs clean sind, und dann musst du halt da ein bisschen Kohle locker machen. Subventionieren oder was? Ja, klar. Finde ich schon. Also ich meine, das ist ein ganz heikles Thema, weil so moralisch gesehen sage ich natürlich, ihr müsst da irgendwas finden, dass es diese Dopingfälle nicht mehr gibt. Aber so als UFC-Fan, nur als UFC-Fan, dann denke ich mir so, ja, ich hätte aber jetzt trotzdem gern den Kevin Casey wieder kämpfen sehen. Weißt du, ja, das ist so. Ja. Deswegen sind wir halt ja auch nur Fans und keine Journalisten, Chris. Deswegen haben wir auch nicht keine Interviews. Ed Hardy in der Sendung. Nee, wie heißt der? Ed Hardy war nicht in der Sendung, das stimmt. Ed Hardy, nee, wie heißt er denn noch? Ed Hardy heißt er. Ja. Ja. Siehst du? Und Nick Heineken. Nick Heineken und Ed Hardy. Ja. Um uns hier nochmal richtig zu qualifizieren, ja. Ja gut, dann sind wir jetzt auch, oder hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Nö. Hast du noch was? Du hast doch so viele News, denke ich, die du gar nicht unterbringen kannst am nächsten Samstag. Nee, Moment, da hast du mich falsch verstanden. Ich habe enorm viel zu diesem Thema John Jones gegen... Dann kannst du doch nochmal einen droppen. Nee, das ist einfach, wird halt breiter ausgeführt werden dann. Also die Eckpunkte haben wir jetzt hier umrissen, und es ging uns ja jetzt hier um die Meinung. Ich finde, wir sollten jetzt nochmal einmal das Statement setzen. Es war nicht. Gut, dann haben wir das gemacht, das reicht. Es war wie nicht. Wie heißt denn der? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nee, das finde ich, das kann man genauso stehen lassen, Chris. Das war ein schöner Schlusssatz. Nein, jetzt will ich das nicht. Es war der Schöller und es war nicht. Wie heißt er? Wie heißt er? Naja. Wie heißt er denn jetzt noch? Nee, jetzt überleg mal. Von Kenny, der Freund. Von Kenny, der Freund. Von Kenny, der Freund. Ach komm, jetzt geh ich nicht mehr. Also der war es nicht. Tschüss. Weißt du jetzt, wie er heißt? Justin Bieber!